Regelstörungen. Die monatliche Blutung ist Ausdruck von Weiblichkeit, Fruchtbarkeit und Empfänglichkeit. Die Frau ist diesem Rhythmus ausgeliefert. Sie muss sich ihm fügen, mit all seinen Einschränkungen. Mit diesem Fügen berühren wir einen zentralen Bereich der Weiblichkeit, die Hingabefähigkeit. Wenn wir hier von Weiblichkeit sprechen, so ist das umfassende Prinzip des weiblichen Poles in der Welt gemeint, wie es die Chinesen beispielsweise Yin nennen, die Alchemisten durch den Mond symbolisieren oder die Tiefenpsychologie mit dem Symbol des Wassers ausdrückt. Jede Frau ist unter diesem Gesichtspunkt nur eine konkrete Erscheinungsform des archetypisch Weiblichen. Das weibliche Prinzip ließe sich definieren durch seine Aufnahmefähigkeit. So heißt es im I Ching: Der Weg des Schöpferischen wirkt das Männliche, der Weg des Empfangenden wirkt das Weibliche. Und an anderer Stelle: Das Empfangende ist das Allhingebendste in der Welt. Die Hingabefähigkeit ist die zentrale Eigenschaft des Weiblichen. Sie ist die Grundlage aller weiteren Fähigkeiten, wie sich öffnen, aufnehmen, empfangen, bergen. Hingabefähigkeit umschließt gleichzeitig den Verzicht auf aktives Tun. Betrachten wir die archetypischen Symbole der Weiblichkeit, den Mond und das Wasser. Beide verzichten darauf, selbst aktiv zu strahlen und abzugeben, wie dies ihre Gegenpole Sonne und Feuer tun. Dadurch werden sie fähig, das Licht und die Wärme aufzunehmen, hereinzulassen und zu reflektieren. Das Wasser verzichtet auf eigene Formansprüche. Es nimmt jede Form an. Es passt sich an, gibt sich hin. Hinter der Polarität Sonne und Mond, Feuer und Wasser, männlich und weiblich, steht keinerlei Wertung. Eine Wertung wäre auch absolut sinnlos, da jeder Pol allein nur halb und unheil ist. Fehlt ihm doch zur Ganzheit der andere Pol. Diese Ganzheit wird aber nur erreicht, wenn beide Pole ihre spezifische Eigenart voll repräsentieren. Bei manchen emanzipatorischen Argumentationen werden diese archetypischen Gesetze leicht übersehen. Es ist schlicht dumm, wenn sich das Wasser darüber beschwert, dass es nicht brennen und leuchten kann und daraus seine Minderwertigkeit ableitet. Gerade weil es nicht brennen kann, kann es aufnehmen, worauf wiederum das Feuer verzichten muss. Das eine ist nicht besser und nicht schlechter als das andere, aber es ist anders. Aus dieser Andersartigkeit der Pole entsteht die Spannung, die Leben heißt. Durch Nivellierung der Pole erreicht man keine Gegensatzvereinigung. Eine Frau, die ihre eigene Weiblichkeit voll akzeptiert hat und sie lebt, wird sich niemals minderwertig fühlen. Das Nicht-Ausgesöhnt-Sein mit der eigenen Weiblichkeit ist jedoch der Hintergrund der meisten Regelstörungen bzw. vieler anderer Symptome im Sexualbereich. Die Hingabefähigkeit, das Einverstandensein, ist für den Menschen immer eine schwere Aufgabe. Verlangt es doch Verzicht auf das Ich will, Verzicht auf unsere Ego-Dominanz. Man muss etwas von seinem Ego opfern, einen Teil von sich opfern, einen Teil von sich hergeben, genau wie es die monatliche Regel von der Frau verlangt. Denn mit dem Blut opfert die Frau etwas Lebenskraft von sich. Die Regel ist eine kleine Schwangerschaft und eine kleine Geburt. In dem Maße, wie eine Frau mit dieser Regelung nicht einverstanden ist, entstehen Regelstörungen oder Regelbeschwerden. Sie deuten darauf hin, dass eine häufig nicht bewusste Instanz der Frau sich eben nicht hingeben will. Der Regel, dem Sex, dem Mann. Genau an dieses rebellierende Ich will aber nicht wendet sich zielbewusst die Werbung für Menstruationsbinden und Tampons. Sie verspricht, dass man beim Gebrauch des jeweiligen Produkts unabhängig würde und trotz der Tage alles tun könne, was man wolle. So wendet sich die Werbung geschickt an den eigentlichen Konfliktpunkt der Frau. Zwar Frau sein, aber nicht einverstanden sein mit dem, was Frau sein mit sich bringt. Wer die Regel schmerzhaft erlebt, erlebt sein Frau sein schmerzhaft. So kann man von Regelproblemen immer auch auf Sexualprobleme schließen. Denn der Protest gegen die Hingabe, der sich bei der Regelstörung zeigt, verhindert auch im Geschlechtsleben das Loslassen. Wer beim Orgasmus loslassen kann, kann auch bei der Regel loslassen. Der Orgasmus ist ebenso ein kleiner Tod wie das Einschlafen. Auch die Regelblutung ist ein kleiner Sterbeprozess, denn Gewebe stirbt ab und wird deshalb abgestoßen. Sterben ist aber nichts anderes als die Aufforderung, von seiner Ich-Verkrampfung und deren Machtspiel loszulassen und geschehen zu lassen. Der Tod bedroht immer nur das Ego, nie den Menschen selbst. Wer sich am Ego festhält, erlebt den Tod als Kampf. Der Orgasmus ist ein kleiner Tod, denn er verlangt ebenfalls das Loslassen vom Ich. Denn der Orgasmus ist ja die Einswerdung von Ich und Du, was eine Öffnung der Ich-Grenze voraussetzt. Wer am Ich festhält, erlebt keinen Orgasmus. Die Gemeinsamkeit von Tod, Orgasmus, Monatsblutung sollte klar sein. Es ist die Hingabefähigkeit, die Bereitschaft, einen Teil des Egos zu opfern. Es ist verständlich, warum, wie wir bereits sahen, Magersüchtige meist keine Regel oder aber erhebliche Regelstörungen haben. Ihr verdrängter Dominanzanspruch ist zu groß, um einverstanden zu sein. Sie haben Angst vor ihrer Weiblichkeit, Angst vor Sexualität, Fruchtbarkeit und Mutterschaft. Es ist bekannt, dass es in Situationen großer Angst und Unsicherheit, bei Katastrophen, in Gefängnissen, Arbeitsdienstlagern und Konzentrationslagern besonders häufig zum Aussetzen der Periode kommt. All diese Situationen sind naturgemäß wenig geeignet für das Thema Hingabe. Vielmehr fordern sie auch die Frau auf, jetzt ihren Mann zu stehen, aktiv zu werden und sich durchzusetzen. Noch einen weiteren Bezug der Menstruation dürfen wir nicht übersehen. Die Monatsblutung ist Ausdruck der Fähigkeit, Kinder zu kriegen. Die monatlich einsetzende Regel wird emotional sehr unterschiedlich erlebt, je nachdem, ob eine Frau sich ein Kind wünscht oder nicht. Wünscht sich eine Frau ein Kind, so zeigt ihr die einsetzende Regel, dass es wieder einmal nicht geklappt hat. In diesen Fällen erleben wir primär Unwohlsein und schlechte Laune vor und während der Periode. Die Blutung wird schmerzlich registriert. Diese Frauen bevorzugen auch unsichere Verhütungsmethoden. Es ist der Kompromiss zwischen dem unbewussten Kinderwunsch und einem Alibi. Hat die Frau Angst vor einem Kind, so sehnt sie sich die Regel herbei, was prompt zu einer Verzögerung führen kann. Häufig kommt es dann zu sehr langen Blutungen, was unter Umständen auch zur Verhinderung von Sex eingesetzt werden kann. Grundsätzlich kann, wie jedes Symptom, auch die Regel als Machtinstrument eingesetzt werden, sei es um Sex zu verhindern, sei es um Zuwendung und Zärtlichkeit zu erhalten. Die Regel wird korporal gesteuert von dem Zusammenspiel des weiblichen Hormons Östrogen und des männlichen Hormons Gestagen. Dieses Zusammenspiel entspricht einer Sexualität auf der hormonalen Ebene. Ist diese Hormonsexualität gestört, ist auch die Regel gestört. Störungen dieser Art sind nur schwerlich durch medikamentöse Hormongaben zu heilen, denn die Hormone sind lediglich stoffliche Repräsentanten der männlichen und weiblichen Seelenanteile. Heilung kann man nur durch die Aussöhnung mit der eigenen Geschlechtsrolle finden, denn sie ist die Voraussetzung, um danach den gegengeschlechtlichen Pol in sich einmal verwirklichen zu können.